Vater, ich bitte, dass du diese Worte segnest. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. What is the law of the farm? Was ist das Gesetz des Bauernhofes? You reap what you sow. Du erntest, was du säst. Simple as that. Ganz einfach. You reap what you sow. Du erntest, was du säst. Now let's go back to 1 John chapter 4 verse 17. Gehen wir zurück einmal zum 1. Johannes Kapitel 4 Vers 17. I want to show you something maybe you've never seen before. Ich möchte euch etwas zeigen, was ihr vielleicht noch nie zuvor gesehen habt. It will be very encouraging and life-changing. Und ich hoffe, es ist eine Ermutigung und es ist wirklich Lebensveränderung für euch. Turn to somebody next to you and just say, my life's about to be changed. Dreh dich zu dem Nächsten neben dir und sag, mein Leben wird gerade verändert. Okay, let's review these verses from last week. Ich schaue uns nochmal diese Verse an von der letzten Woche. Verse 17. Vers 17. Okay, by this love is perfected. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet. Verse 16 said, trust in the love of God. In Vers 16 heißt es, vertraut auf die Liebe Gottes. So by trusting in God's love. Denn in diesem Vertrauen auf Gottes Liebe. And God's love comes at us as mercy and grace. Und Liebe Gottes, sie kommt zu uns als Barmherzigkeit und Gnade. That covers everything. Und das deckt alles ab. Mercy toward all the faults we've done, all the wrong we've done. Barmherzigkeit gegenüber all dem Falschen, was wir getan haben. And grace to energize us to do God's will. Und Gnade, um uns die Energie zu geben, Gottes Willen zu vollbringen. So by this love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment. Hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Because as he is, so are we in this world. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. He is sinless. Er ist sinnlos. And in Christ, und in Christus, all of us are sinless. Sind wir alle sündlos. Right now. Jetzt in diesem Moment. Before God, we are sinless. Vor Gott sind wir sinnlos. And yet on this earth we still wrestle with sin. Und doch mühen wir uns ab mit Sünde hier auf Erden. And it can ruin our life. Und es kann unser Leben ruinieren. But before God in Christ. Aber vor Gott in Christus. We have the righteousness of Christ. Haben wir die Gerechtigkeit Christi. We are sinless. Wir sind sündlos. And number two, Christ is selfless. Punkt 2. Christus ist selbstlos. He is sinless. Er ist sinnlos. He is selfless. Er ist selbstlos. And when we comprehend how sinless we are in Christ. Und wenn wir verstehen, wie sündlos wir sind in Christus. Nothing can energize us more to live selflessly. Nichts kann uns mehr Energie und Kraft geben, auch selbstlos zu leben. Because Jesus gave it all. Denn Jesus hat alles hingegeben. He selflessly died on the cross. Er starb völlig selbstlos so am Kreuz, we could be sinless. Auf dass wir ohne Sünde sein and können. Now that we are sinless in God's eyes, und da wir jetzt ohne Sünde sind, in Gottes Augen, in, our position, in unserer Stellung in ihm, in, Christ, in Christus, we can live selflessly. Können wir selbstlos leben. Now we all sin. Wir sündigen alle. If we confess our sin, aber wenn wir unsere Sünde bekennen, He is faithful and just to forgive us. Ist er treu und gerecht, uns zu vergeben. The sin problem on earth now separates us from fellowship with God. Das Sündenproblem auf der Erde trennt uns von dieser Gemeinschaft mit Gott, dem Erleben. And we need to deal with the sin issue on a daily basis. Und so müssen wir das Thema der Sünde einfach jeden Tag auch behandeln. Because though our sin will not be reckoned to us when we stand before God. Obwohl in einer Weise unsere Sünde praktisch uns nicht zugerechnet werden, wenn wir dann vor Gott einmal stehen. What we did with His grace will. Was wir mit seiner Gnade getan haben, das wird sehr wohl berechnet. And living in sin now directly affects the way we live in grace. Ob wir jetzt in Sünde leben, hat einen direkten Einfluss auch darauf, wie wir in der Gnade leben können. When I grew up, there was a statement that I heard. In the school that I went to. Als ich aufgewachsen bin, da gab es etwas, was mir gesagt wurde in der Schule. And it kind of just neutralized my life as a believer. Und das hat irgendwie mein Leben als Gläubiger neutralisiert. It went something like this. Das ging folgendermaßen. Jesus died for our sins. Jesus starb für unsere Sünden. So children, if you are good, you'll go to heaven. So Kinder, passt auf, wenn ihr brav seid, kommt ihr in den Himmel. Okay. Okay. Jesus died for our sins. Jesus starb für unsere Sünden. We'll go to heaven. Damit die brav sind, in den Himmel kommen. Okay. Okay, wenn du das sagst. It took me years to figure out what was wrong with that. Ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, was daran verkehrt war. Ich habe es nicht einmal in Frage gestellt, dass es falsch sein könnte. Jesus starb für meine Sünde, weil ich nicht gut sein konnte. Und wenn ich nur mein Vertrauen, mein Glauben in ihn setze, dann werde ich in den Himmel gehen. Aber wie ist es mit dem? God has forgiven all of my sins in Christ. Gott hat all meine Sünden in Christus vergeben. But when I stand before God, he's going to bring them all up. Aber wenn ich dann einmal vor ihm stehe, wird er sie wieder aufzählen. Oh. Okay. So God has forgiven us all of our sins. Und Gott hat uns all unsere Sünden vergeben. He's removed them as far as the east is from the west. Er hat sie so weit von uns entfernt, wie der Osten vom Westen entfernt ist. In Psalm 103. Im Psalm 103. He's put them in the deepest sea in Micah chapter 6. Er hat sie versenkt im tiefsten Meer in Micha Kapitel 6. And when we stand before him, he's going to bring them all up. Und wenn wir dann vor ihm stehen, wird er sie wieder aufzählen. Okay. Okay. I guess that's right. Also, ich nehme an, dass das stimmt. Or? Oder? Does it neutralize us? Oder neutralisiert uns does das it nur? Strip the glory away from us? Oder entreißt uns das einfach die Herrlichkeit, die wir doch haben it sollten? Is so, there's nothing more glorious. Es gibt nichts Herrlicheres, to know that my sin is removed from me. Als zu wissen, dass meine Sünde von mir entfernt ist. In Christ, my future sins are already removed from me. In Christus sind auch meine zukünftigen Sünden bereits von mir entfernt. We are sinless before God in Christ. Wir sind sündlos vor Gott in Christus. But now we're still on this earth. Aber nun leben wir immer noch auf dieser Erde. We are headed to the day of judgment to stand before Christ. Und wir sind auf dem Weg zu dem Tag des Gerichts. Wir werden vor Christus stehen. But that word judgment is not the word krema, which is to condemn. Aber das Wort für Gericht ist nicht das Wort für Verurteilen, zur Verdammnis. The word krisis, which is to examine. Es ist eher das Wort krisis, was bedeutet, dass es untersucht wird, geprüft so we're going to the day of examination. Wir gehen also zu dem Tag, wo unsere Werke geprüft werden. And what is he going to examine? Und was wird er da untersuchen? Was wird er prüfen? Let's go to verse 18. Vers 18. Now such love has no fear, because perfect love expels all fear. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. If I'm living my life properly and I understand and I'm experiencing God's love. Und wenn ich mein Leben in rechter Weise lebe und das auch verstehe und Gottes Liebe auch erfahre. I have no fear. Dann habe ich keine Angst. Standing before God. Einmal vor Gott zu stehen. Because of my sin. Wegen meiner Sünde. And I have no fear living selflessly in this life. Und ich habe auch keine Angst davor, selbstlos in diesem Leben zu leben. I have no fear because of the sinfulness of my sin nature. Ich habe keine Angst vor der Sündigkeit meiner Sündennatur. But I also have no fear to live selflessly. Aber ich habe auch keine Angst davor, selbstlos zu leben. The world has no choice. Die Welt hat keine Wahl. Who's going to take care of them if they take care of other people? Wer wird sich um sie kümmern, wenn sie sich um andere kümmern? You either have to have enough resources to cover your own back or you can't do it. Entweder hast du genügend Ressourcen, die den Rücken frei halten, oder es geht überhaupt gar nicht. But we can. Wir können es aber sehr wohl. We can step out and be selfless. Wir können hervortreten und selbstlos sein. Knowing that as we step out, God covers our backside. Da wir ja wissen, wenn wir nach vorne treten, dass Gott einfach unseren Rücken abdeckt. Because we have a selfless God standing behind us. Weil wir einen selbstlosen Gott haben, der hinter uns steht. We can be selfless. So können wir selbstlos we sein. Don't have to be afraid to step out on the water. Wir müssen keine Angst haben, da einfach auf die Wasserfläche zu treten. Let's go a little further. Gehen wir weiter. Again, so that we may have confidence in the day of judgment. Dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. We don't get this confidence just by understanding something. Wir bekommen diese Zuversicht, diese Freimütigkeit nicht, indem wir etwas verstehen. We get it by experiencing something. Wir bekommen es vielmehr dadurch, dass wir etwas erfahren. We have this confidence in the day of judgment because we're receiving his mercy on a daily basis. Wir haben diese Zuversicht praktisch am Tag des Gerichtes, weil wir ja täglich seine Barmherzigkeit empfangen haben. We're exercised in receiving mercy. Wir sind daran geübt, Barmherzigkeit zu empfangen. And we're also exercised in receiving grace. Und wir sind auch darin geübt, Gnade zu empfangen. Let's go a little further. Gehen wir weiter. Now look at Hebrews chapter 4, verse 16. Gehen wir mal hin zu Hebräer Kapitel 4, Vers 16. And I'll show you something interesting. Und dann kann ich euch etwas Interessantes zeigen. Therefore, let us draw near with confidence. So lasst uns nun mit Zuversicht hinzutreten. The same word, confidence. Das gleiche Wort, frei Mut oder Zuversicht. To the throne of grace. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Do you know that the throne that we are going to stand before on the day of judgment? Wisst ihr, dass der Thron, vor dem wir stehen am Tag des Gerichts, is the throne of grace. Dass dies der Thron der Gnade ist? We are going to stand before the throne of grace to be examined by the Lord. Wir werden stehen vor dem Thron der Gnade, um von dem Herrn erforscht zu werden. It's not the throne of mercy. Es ist nicht der Thron der Barmherzigkeit, which would be fine. Was auch gut wäre. It's the throne of grace. Nein, es ist der Thron der Gnade. What is grace? Was ist Gnade? Philippians 2:13. Philipper 2, Vers 13. God is at work. Gott wirkt in uns. In each of us. In jedem von uns. To desire and to empower us to do His will. Das Wollen und das Vollbringen seines Willens. And when we stand before Him, He's going to examine. Und wenn wir dann vor ihm stehen, wird er prüfen. Our life in His grace. Wird er prüfen, wie unser Leben in seiner Gnade ausgeschaut hat. And everything that is not by His grace will also be burned with the sin. Und alles, was nicht gewirkt wurde durch seine Gnade, wird auch weggebrannt werden mit der Sünde. So we stand before Him and the sin is gone. It's just. Und wir stehen vor ihm und die Sünde ist weg. Einfach. Wow. Okay. Okay. And the Lord begins to examine our lives. Und der Herr erforscht unser Leben. The house that we built. Das Haus, was wir gebaut haben. Remember Luke chapter 6, the song that the kids sing? Erinnert ihr euch an dieses Lied, was die Kinder singen von Lukas Kapitel 6? Don't build your house on a sandy land. Don't build it too near the shore. Da da da da da da. You'll have to build it twice. You'll have to build your house once more. You gotta build your house upon a rock. Gotta da da. On a solid rock, something like that. Anyway, that's, you know, the kids sing that. Die Kinder singen das. Well, there's something to that song. Aber in diesem Lied da. Because every single one of us are building a farm. Weil wir alle bauen ja so eine Farm, ein Bauernhof. We're building a house. Ein Haus. In Proverbs 9:1, wisdom builds a house. In Sprüche 9, Vers 1, Weisheit baut ihr Haus. And it speaks of our life. Und er spricht von unserem Leben. Don't build your house, don't build your life on sand. Bau dein Haus, bau dein Leben nicht auf Sand. Build it on the rock. Baue es auf den Fels. 1 Corinthians 3, build your house on the foundation, which is Christ. 1. Korinther Kapitel 3, baue dein Haus auf der Grundlage, die der Christus ist. Christ is the sinless one and the selfless one. Christus ist der Sündlose und der Selbstlose. Build your house on Him. Und bau dein Leben auf ihm auf. Receive His mercy and His grace and build your house. Empfange seine Barmherzigkeit und seine Gnade und baue damit dein Haus. Because when we stand before Him, denn wenn wir einmal vor ihm stehen, we're going to be standing before a throne of grace. Dann stehen wir vor dem Thron der Gnade. And the only thing that's going to last, und das Einzige, was dann einfach überdauern wird, is what His grace produced in us. Ist das, was seine Gnade in uns produziert hat. The Apostle Paul knew all about mercy. Der Apostel Paulus, er wusste alles über die Barmherzigkeit. He had persecuted the church. Er hat die Gemeinde verfolgt. When Stephen was being stoned, als Stephanus gesteinigt wurde, he put his thumb down. Der zeigte mit dem Finger nach unten zum Gericht. Bring ihn um. Kill him. And they killed him. Und sie folgten ihm und brachten um. Saul of Tarsus was guilty of murder in the first degree. Saulus von Tarsus, er war praktisch hochgradig schuldig an dem Mord der Christen. And he writes in 1 Timothy 1, und er schreibt im 1. Timotheus Kapitel 1, that I did it in ignorance and unbelief. Ich habe es in Unwissenheit getan und im Unglauben. And God had mercy on me. Aber Gott war mir barmherzig. God had mercy on me. Gott war mir barmherzig. And he put me in the ministry. Und er hat mich in den Dienst gestellt. And then he would say in 1 Corinthians 15. Und dann sagt er im 1. Korinther Kapitel 15. Verse 9. I am the least of the apostles. Vers 9. Ich bin der geringste unter den Aposteln. I'm not even worthy to be called an apostle. Ich bin jetzt nicht einmal wert, ein Apostel genannt zu werden. In my natural. In meinem eigenen Natur. I persecuted the church. Ich habe die Gemeinde verfolgt. But I am what I am by the grace of God. Ich bin, was ich bin, durch die Gnade Gottes. Now watch. And the grace that was toward me was not in vain. Und die Gnade, die da für mich war, die war nicht umsonst. I worked harder than them all. Ich habe härter gearbeitet als sie alle. But it was not I. Aber es war nicht ich. But it was the grace of God that was with me. Es war die Gnade Gottes, die bei mir war. Do you know that we're here tonight because of God's grace? Wissen wir das, dass wir hier sind heute Abend wegen der Gnade Gottes? If we were left on our own, do you think we would be here? Wenn wir uns selbst überlassen wären, würden wir dann hier sein? We would be out there somewhere just consuming our lives. Wir würden irgendwo draußen sein und würden unser Leben einfach nur so auffressen. But God has called us. He's working in us. Gott hat uns berufen und er arbeitet in uns. And sometimes we don't notice it. We think it's us, but it's him. Manchmal denken wir, das wären wir, aber es ist doch er. And he's working in us tonight. Und er wirkt in uns heute Abend. God is speaking to us. Gott spricht zu uns. The Holy Spirit wants to say something to us. Der Heilige Geist möchte etwas zu uns sagen. He wants to instruct us. Er möchte uns unterweisen. He wants to love us. Er möchte uns lieben. Now, let's just go back to mercy for a moment. Gehen wir einmal zurück zur Barmherzigkeit für einen Moment. Before we do, I just want you to look at 1 Peter chapter 1 verse 16. Aber schauen wir erst einmal zum 1. Petrus Kapitel 1 Vers 16. No, go to Colossians 1:22 first, sorry. Look how awesome this is. Can you read those in German right there, Axel? Kann man das einmal lesen? Before you do, it says Jesus has reconciled you in his fleshly body through death in order to present you before him. Und doch hat er Jesus dich versöhnt in seinem Fleisch durch den Tod, um dich vor ihn zu stellen. Look at this. Holy and blameless and beyond reproach. Wie vor sich zu stellen? Heilig und tadellos, ohne jeden Makel. The New Living Translation. Holy, blameless, without a single fault. Heilig und makellos, ohne jeden Tadel. The NIVR says, so now you don't have any flaw, you are free from blame. Ich sage einfach im Deutschen, also, nun hast du jetzt nicht einen einzigen Makel, denn du bist ohne Tadel. The Schlachter says what? Schlachter sagt, heilig und tadellos und unverklagbar. And the Elberfelder? Elberfelder, heilig und tadellos und unsträflich. This is in Christ, we are perfect. In Christus sind wir vollkommen. And yet 1 Peter chapter 1, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 16. If you address as Father the one who impartially judges according to each one's work. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet. This is speaking of the day of judgment for the believer. Das spricht jetzt vom am Tag des Gerichts für den Gläubigen. There's a day of judgment for the unbeliever, which is something totally different. Da gibt's auch einen Tag des Gerichts für den Ungläubigen, und das ist völlig anderes. We'll talk about that a little next week. Und da werden wir einmal nächste Woche drüber sprechen. Look what it says: conduct yourselves in fear. So wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. During the time of your stay on earth. Während der Zeit hier auf der Erde wandelt in Furcht. Wait a minute. Perfect love casts out fear. Kleiner Moment, vollkommene Liebe treibt doch die Angst aus. Now I'm supposed to live in fear? Nun soll ich doch in Furcht leben? Right. Ja. Fear, you live in fear that you're not rightly related to his perfect love. Es ist jetzt eine Furcht, dass du nicht in der richtigen Beziehung zu seiner Liebe stehst. If I'm not rightly related to his perfect love, I should fear. Wenn ich nicht in der richtigen Beziehung zu seiner vollkommenen Liebe stehe, dann sollte ich in Furcht leben. And as I adjust myself to his perfect love, und wenn ich mich dann wieder ausrichte auf seine vollkommene Liebe, which is his mercy, die ja in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit sich ausdrückt, grace, und auch in seiner Gnade, the fear will leave. Dann wird die Furcht weichen. Now watch. We should really take mercy very, very serious. Wir sollten Barmherzigkeit wirklich sehr, sehr ernst nehmen. Because when we're judged, he's going to judge us according to how his grace worked in our life. Wir sollten Barmherzigkeit sehr, sehr ernst nehmen, denn wenn wir gerichtet werden, werden wir danach gerichtet, wie seine Gnade durch unser Leben wirkte. But James chapter 4, verse 6 warns us. Aber Jakobus Kapitel 4, Vers 6 warnt uns, that God opposes the proud. Gott widersteht dem Stolzen. And he only gives grace to the humble. Und gibt nur Gnade dem Demütigen. He only gives grace to the humble. Gibt nur Gnade dem Demütigen. So we should fear. So sollten wir fürchten. Our own heart. Unser eigenes Herz. Jeremiah 17:9. Jeremia 17 Vers 9. The human heart is desperately wicked. Das menschliche Herz ist so zu verzweifeln böse. And deceitful. Trügerisch. Who can know it? Wer kann es da erkennen? We can't even know our own heart. Wir erkennen nicht mehr unser eigenes Herz. So we have to pray that God would search our heart. So müssen wir beten, dass Gott unser Herz erforscht. Search me, O God, and know my heart. Erforsche mich, Herr, und erkenne mein Herz. Psalm 139:23. Psalm 139, Vers 23. And show me if there's anything in my heart. Und zeige mir, ob da etwas in meinem Herzen ist, that is hurtful. Was da verletzend ist. He resists the proud. Er widersteht dem Hochmütigen. We should fear this. Wir sollten das fürchten. Because if I'm proud, denn wenn ich stolz bin, I'm not being given grace. Dann wird mir keine Gnade gegeben. So that means I'm living my life in my natural strength. Und das bedeutet, dass mein Leben in meiner natürlichen Kraft allein leben muss. It means I'm going through the motions. Dann gehe ich da und mache so alles irgendwie mit. But it's not his grace, it's just me. Aber es ist nicht seine Gnade, dann bin ich nur ich. How long can a person live like that on earth? Wie lange kann eine Person so überstehen und leben hier auf Erden? Maybe their whole life as a believer. Vielleicht das ganze Leben auch als Gläubiger. Israel lived 40 years like that in the wilderness. Israel lebte so 40 Jahre in der Wildnis. And in 1 Corinthians 10 Paul warns us, take this as an example for you. Im 1. Korinther Kapitel 10 warnt uns Paulus davor, nimm dir das zum Beispiel. Don't complain, don't murmur. Klage nicht und murre nicht. Don't live in immorality. Lebe nicht praktisch in der Unzucht. Israel got in so much trouble because of this stuff. Israel hat sich so viele Schwierigkeiten zugezogen, genau deswegen. If God is resisting me, wenn Gott mir widersteht, because I'm proud, weil ich stolz bin, that means everything I'm living is really counting for nothing. Dann ist alles, wofür ich da lebe, es zählt einfach nichts. So what do I do? Was soll ich machen? I really have to make sure that I'm rightly related to his mercy. Ich muss sicherstellen, dass ich richtig ausgerichtet bin, in Beziehung stehe mit seiner Barmherzigkeit. Don't go to sleep at night without being confessed up. Dass ich nicht schlafen gehe, ohne vorher praktisch durchdacht zu haben und bekannt zu haben. 1 John chapter 1 verse 9. 1. Johannes Kapitel 1 Vers 9. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünden bekennen, he's faithful and just to forgive us. Ist er treu und gerecht, uns zu vergeben and to cleanse us. Und uns zu reinigen. Now, look at Hebrews 4:16 again. Schauen wir nochmal auf Hebräer 4, Vers 16. And we'll start to close. Und beginnen wir abzuschließen. Therefore, let us draw near with confidence. This is now. Und so lasst uns nun mit Zuversicht hinzutreten to the throne of grace, zum Thron der Gnade, that we may receive mercy, damit wir Barmherzigkeit erlangen and find grace und Gnade finden to help in time of need. Zur rechtzeitigen Hilfe. We can say this. Wir können das sagen. Unless you receive mercy, you're not going to find grace. Es sei denn, dass du Barmherzigkeit empfängst, wirst du auch keine Gnade finden. Because receiving mercy is the most humble thing you will ever do. Denn Barmherzigkeit zu empfangen ist das Demütigendste, was du nur tun kannst. Because you have to admit you were wrong. Denn du musst zugeben, dass du falsch, dass du verkehrt bist. And that's against our human nature. Und das geht gegen unsere menschliche Natur. I'm sorry, I was wrong. Es tut mir leid. I've sinned. War verkehrt. Ich habe gesündigt. This is how many times today, Lord? This is like 30 times today? Zum wievielten Mal war das jetzt heute? Vielleicht 30 Mal? It would be better to do the same sin 40 times in one day and repent every time. Es wäre besser, die gleiche Sünde 40 Mal an einem Tag zu begehen, aber jedes Mal es auch zu bekennen, than to do it once and not repent. Als es nur einmal zu tun, aber nicht dabei zu bereuen. Because his mercy is like a waterfall. Denn seine Barmherzigkeit ist wie ein Wasserfall. It's inexhaustible. Es ist unerschöpflich. It's just coming at us and we keep coming back and say, it's me again. Es kommt auf uns zu und wir sagen, ha, hier bin ich wieder. Fine, move on. Alles okay, I'm back. Geh weiter. Hier bin ich wieder. You're back? Schon wieder da? Move on. Geh weiter. I'm back. Hier bin ich. Again? Wieder? What time is it? Wie spät haben wir es? Move on. Geh weiter. Hello? Hallo. Who, you? Wer bist du? Okay, move on. Okay. Move on. Weiter, weiter, weiter. It's me. Ich bin's. 60 times in a day? 60. Mal jetzt. I gotta admit, you got humility. Du hast echt... Barmherzigkeit, really do. Demut. Move on. Mach weiter. His mercy gives us the opportunity to serve him selflessly. Seine Barmherzigkeit gibt uns überhaupt die Möglichkeit, ihm selbstlos zu dienen. This is what he's going to examine. Und das ist das, was er untersuchen wird. Remember, sin is very deceitful. Erinnert euch daran, die Sünde ist sehr trügerisch. We will begin to put fig leaves on ourselves like Adam and Eve did. Wir werden anfangen, da so Feigenlauf um uns herum da zu nähen. Because we don't have the humility to come the 50th time. Wir werden uns damit selbst versuchen abzudecken, weil wir nicht die Demut haben, vor ihm das 50. Mal zu kommen. Because we're so ashamed, it's like I didn't do anything wrong. Weil wir so beschämt sind, diesmal habe ich nichts gemacht. I actually don't think this is wrong. Und eigentlich denke ich, you know, eigentlich ist das gar nicht so verkehrt. It's so natural. Das passiert einfach so natürlich. I was reading a psychology book and I think it's okay. Ich habe so ein Psychologiebuch gelesen und da steht drin, es ist okay. You know what that is? Wisst ihr, was das ist? That's evil. Das ist Böses. Now you begin to defend what is wrong, and that's the definition of evil. Jetzt beginnst du zu verteidigen, was falsch ist, und da beginnt das Böse. Sin is doing something wrong. Sünde ist, dass du etwas Verkehrtes tust. Evil is defending it. Bösartig ist es. Wenn du es verteidigst. And sin is so deceitful that it will get you to defend it. Und die Sünde ist so trügerisch, dass du dann vielleicht anfängst, es dann auch zu verteidigen. And then you're in trouble. Und dann hast du wirklich Probleme. Because you've stopped the flow of mercy toward yourself. Weil damit hört dieser Fluss der Barmherzigkeit dir gegenüber auf. And God is resisting you. Und Gott widersteht dir. And you don't have the joy and the grace to run the race. Und dann fehlt dir die Freude und die Gnade, einfach diesen Lauf zu laufen. But when I run the race, aber wenn ich diesen Lauf laufe, I forget that I'm a sinner. Dieses Rennen, dann vergesse ich, dass ich kein Sünder bin. You're just so occupied with serving God and loving people, you just forget you're a sinner. Du bist so beschäftigt damit, einfach Menschen zu lieben, du vergisst dabei until selbst, dass du ein Sünder bist. Cuts you off, and then it's like, okay. Bis sich ein Taxifahrer schneidet und dann sagst du, okay. That was unfortunate. Das ist ein bisschen unglücklicherweise passiert. What just came out of my mouth? Was war das aus meinem Mund? Oh, dear God, forgive me. Gott, vergib Please. Mir. Let's get back in the race. Zurück ins Rennen. His grace. Seine Gnade. Toward us. Uns gegenüber. What we sow is what we will reap. Was wir einsäen, ist auch das, was wir ernten werden. We are sinless. Wir sind sündlos, in his eyes. In seinen Augen. But we've still got to run this race. Aber doch müssen wir immer noch dieses Rennen laufen. If we play with sin now, wenn wir jetzt mit der Sünde spielen, and we have a careless attitude toward it, und wir haben so eine achtlose Einstellung dem gegenüber, what does it matter? He's not going to remember it anyway. Spielt er keine Rolle. Er erinnert sich ja daran nicht, hat er gesagt. But it directly affects my life now. Aber es hat ja eine direkte Auswirkung auf mein Leben. And it will directly affect the way I run the race. Und es wird direkten Einfluss haben auf die Art und Weise, wie ich dieses Rennen rennen kann. Now just his mercy is infinite toward me. Und seine Barmherzigkeit ist mir gegenüber unendlich. As high as the heavens above the earth, so hoch wie der Himmel ist über der Erde. So great is his mercy toward those who fear him. So groß ist seine Barmherzigkeit gegenüber denen, die ihn fürchten. So we have every advantage to run the race. So haben wir alle Möglichkeiten und Vorzüge, das Rennen auch laufen zu können. So just to close, um abzuschließen. That judgment seat that we're going to stand before. Und dieser Richterstuhl, vor dem wir einmal stehen werden. That judgment seat is the throne of grace. Und das ist der Thron der Gnade. And we can go before that throne now. Und wir können da vor diesen Thron treten. So instead of covering myself with fig leaves, anstatt dass ich mich versuche zu bedecken irgendwie mit Feigenblättern. Adam. Where are you? Wo bist du? Adam. Eve. Eva. Where are you? Wo seid ihr? Adam! Do you hear anything? Hast du was gehört? No. Ich nicht. And they're hiding there. Und sie verbergen sich da. Adam, I know you're here. Adam, ich weiß, dass du da bist. There you are. Da bist du. What? Was? Come out. Raus da. Hello. What are you wearing? Was tragt ihr da? It's the latest fashion. Oh, letzte Mode, ganz neu. She made it for me. Sie hat es für mich genäht. You should try one sometime. Solltest auch mal eins anprobieren. It's actually quite comfortable. Sehr bequem. What are you wearing? Was tragt ihr da? I felt naked. Ich habe mich so nackt gefühlt. Who told you you were naked? Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? A voice? Eine Stimme. From where? Woher kam die? In here. Hier. Just found it felt like crap. War so irgendwie so, Why do we want to live our life like that? Wollen wir uns unser Leben so leben? Franti! Where are you? Wo bist du? Sometimes I'm like that. Hey! Hey! Where are they? Wo sind sie? Where did they go? Wo sind sie hin? Last week there was 220 people here. Where are you? Letzte Woche waren es 220 Leute hier. Hello! Wo seid ihr? If I had a megaphone, I'd just yell out to the whole city. Hello! Hätte ich ein Megafon, würde ich die ganze Stadt rufen. Come back to church! Komm zurück in die Gemeinde. Don't be afraid! Hab keine Angst. Watch this, I'll close with this. Damit abschließen. Matthew 25:25. Matthäus 25:25. The guy who received the talent. Dieser Mann, der das Talent da empfing. He buried it. Er hat es vergraben. Here's a talent for you. Hier ist ein Talent für dich. Thank you. Oh, danke. He went and he dug a hole and he put it in the ground. Er grub sich ein Loch und hat es darin vergraben. Then the master came back. Dann kam der Herr zurück. He said, "Let me see what you've done with it." Lass mich mal sehen, was hast du damit gemacht? Let me see what you've done with it. Lass mich sehen, was du damit getan hast. I buried it. Ich habe es vergraben. What? Was? I buried it. Vergraben habe ich doch gesagt. Why did you bury it? Warum hast du es vergraben? I was afraid. Ich hatte Angst. Of who? Vor wem? Of you? Vor dir. You're afraid of me? Du hast Angst vor mir? Yeah, I was afraid of you. Ja, ich habe Angst vor dir gehabt. You're always giving people to work for you. Du lässt die Leute alle immer für dich arbeiten. You don't even do anything. You get us to do all your work. Du machst nichts und wir sollen immer arbeiten hier. I was afraid of you. Ich habe Angst gehabt vor dir. Really? Wirklich? Then you should have put the talent in the bank. Hättest du nicht das Talent der Bank geben können? At least I would have got some interest. Dann hätte ich da meine Zinsen bekommen. You wicked thing, you. Du böses Ding, du. He calls him wicked. He calls him wicked. Er nennt ihn böse. Ja. It speaks of an unbeliever. Es spricht von einem Ungläubigen. And he casts him out. Und er wirft ihn raus. But the principle can apply to us. Aber das Prinzip kann sich auch auf uns because anwenden we're afraid. Lassen, weil wir Angst we're afraid haben. Of God. Wir haben Angst vor Gott. We're afraid to come and get more mercy. Wir haben Angst da vor ihn zu treten. I've already und been there so many times. He's going to be mad. Ich war schon so oft bei ihm. Er wird doch irgendwann mal wütend werden, oder he's nicht? Not. Nein. He's not. You cannot exhaust his mercy. He's not going to be mad. Seine Barmherzigkeit nicht erschöpfen. He might even be impressed that you're coming so many times. Und vielleicht ist er beeindruckt, dass du so oft kommst. He might be impressed by your humility. Vielleicht ist er beeindruckt durch deine Barmherzigkeit. How many times is this guy going to come? Wie viel Mal kann this er kommen? This is awesome. I can't believe it. Oh wow. He just keeps coming. Er kommt immer wieder her. I mean, he just keeps coming. Mann, der kommt immer wieder her. Schau. He just keep giving. It's awesome. Oh man. Probably the most humble guy in the world. Wahrscheinlich der demütigste, den ich kenne hier. You cannot exhaust his mercy. Du kannst Amen. Seine Barmherzigkeit nicht erschöpfen. God's going to want to know what we did with his grace. Gott möchte einfach wissen, was wir mit seiner Gnade getan haben. So let's build our house as well. Amen. Also bauen wir dann wirklich unser Haus gut in let's diesem pray. Sinne. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for this awesome opportunity für diese wunderbare Gelegenheit, to walk with you. Einfach mit dir gehen zu können. It's just unbelievable. Es ist einfach unfassbar. We have inexhaustible mercy toward ourselves. Wir haben eine unerschöpfliche Barmherzigkeit für uns. And we have wave and wave and wave upon wave of grace. Und wir haben da eine Welle nach der anderen, die uns überschüttet mit Gnade. Maybe you're here tonight, you've never received the love of God in your life. Vielleicht bist du heute Abend hier und hast noch nie die Liebe Gottes empfangen für dich. It starts with a simple prayer. Es beginnt mit einem einfachen Gebet. Father, forgive me. Vater, well, vergib mir. God, forgive me. Gott, vergib mir. And be my father. Auf dass du mein Vater wirst. God, be my father. Werde mein Vater. Receive me as your child. Empfange mich als dein Kind. Say these words. Sage diese Worte. Speak them out. Spreche sie you aus. Gotta speak them out. Du musst sie aussprechen. God, forgive me. Gott, vergib mir. Say those words, God, forgive me. Gott, vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Through Jesus, your son. Und durch Jesus, deinen Sohn. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. Cleanse my sin away. Reinige, putze einfach die Sünde weg. Receive me as your child. Und empfange mich als dein Kind. God, forgive me. Gott, vergib mir. In Jesus. In Jesus. And for the church tonight. Und für die Gemeinde heute Abend. Let's pray together. Lass uns gemeinsam beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Say these words. Father in heaven. Vater im Himmel. Cleanse me. Reinige mich. Search my heart. Und erforsche mein Herz. Say these words. Father. Vater. Search me. Erforsche mich. Show me anything inside of me. Zeig mir alles, was da in mir sein könnte. That is between us. Was zwischen uns steht. Cleanse me. Reinige mich. I want to receive your grace. Ich möchte deine Gnade empfangen. So that I can serve you with joy. Dass ich dir dienen kann mit Freude. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.